es ist schon Mitternacht und wie jedes Mal liegst du noch wach. Du willst bestimmt noch was Verrücktes tun und ich sag, okay, zieh mich nur um. Seit du durch Zufall in mein Leben kamst, geht es bei mir rund. Dass ich jetzt manchmal schon bis mittags schlaf, da bist du der Grund. Ich bin reif für ein Jahr Inselleben, ganz weit weg von hier. Doch in Gedanken wär ich nur bei dir. In zerrissenen Jeans um die Häuser ziehen, das kann ich mit keinem anderen. Nachts mit Partylärm alle Nachbarn stören, das kann ich mit keinem anderen. Genau wie ich. Und dass der Tag für dich erst nachts beginnt, ja, das reizt auch mich. Ich bräuchte mal eine kleine Pause, mein Akku ist fast leer.